David fragte, ist etwa noch jemand vorhanden, der vom Hause Sauls übrig geblieben wäre? An dem will ich um Jonathans Willen Barmherzigkeit üben. Nun war in Sauls Familie ein Beamter namens Ziba, den rief man vor David. Der König fragte ihn, bist du Ziba? Er antwortete, dein Sklave. Der König fragte, ist niemand mehr da vom Hause Sauls, dass ich an ihm Barmherzigkeit in der Weise Gottes übe? Ziba erwiderte dem König, es ist noch ein Sohn Jonathans da mit lahmen Füßen. Der König fragte ihn, wo ist er? Ziba entgegnete dem König, er befindet sich im Hause Maschirs, des Sohnes Amiels, in Lodebar. Da schickte der König David hin und ließ ihn aus Lodebar aus dem Hause Maschirs, des Sohnes Amiels, holen. Als dann Meribal, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, vor David trat, warf er sich aufs Angesicht nieder und huldigte. David rief, Meribal. Er erwiderte, hier ist dein Sklave. David sprach zu ihm, sei unbesorgt, ich will ja Barmherzigkeit an dir üben um deines Vaters Jonathan willen und will dir das ganze Besitztum deines Großvaters Saul zurückgeben, und du magst jederzeit an meinem Tische speisen. Da huldigte er und rief aus, was ist dein Sklave, dass du dich um einen toten Hund, wie ich einer bin, gekümmert hast? Nun rief der König nach Sauls Beamten Ziba und sprach zu ihm, den ganzen Besitz Sauls und seiner Familie verleihe ich dem Sohne deines Herrn, und du hast ihm das Land zu bestellen samt deinen Söhnen und deinen Sklaven und hast es einzubringen, so dass der Sohn deines Herrn Speise hat und essen kann. Aber Meribal, der Sohn deines Herrn, soll jederzeit an meinem Tische speisen. Ziba besaß 15 Söhne und 20 Sklaven. Da erwiderte Ziba dem Könige, ganz so, wie mein Herr, der König, seinem Sklaven gebietet, wird dein Sklave tun. So speiste denn Meribal an Davids Tische wie einer der königlichen Prinzen. Meribal besaß ein Söhnchen, namens Micha. Alles aber, was in Zibas Hause wohnte, war Sklave Meribals. Meribal wohnte in Jerusalem, weil er ständig an des Königs Tafel speiste. Er war aber lahm an beiden Füßen.